Heute mit einem Klassiker, Molières Komödie Der eingebildete Kranke. Die Geschichte eines Hypochonders, der seine Tochter unbedingt mit einem Arzt verheiraten will und dabei jede Menschenkenntnis beiseite lässt. Der französische Schauspieler und Komödiendichter Molière mit bürgerlichem Namen Jean-Baptiste Poquelin, er war selber häufig krank und nimmt in seiner Komödie nicht nur die Medizingläubigkeit aufs Korn, sondern auch das Gebaren unfähiger Ärzte, die ohne jeden Selbstzweifel handeln. Der eingebildete Kranke war Molières letztes Stück am 17. Februar 1673. Während der vierten Vorstellung, in der er die Hauptrolle spielte, erlitt er einen Schwächeanfall und wenige Stunden später starb Molière noch im Kostüm des eingebildeten Kranken. In der nun folgenden Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1951 erleben Sie in der Rolle des Hypochonders Argan den Schauspieler Erich Ponto. Der eingebildete Kranke von Jean-Baptiste Molière. Molière. Dieser Molière ist doch ein unverschämter Bursche. Ich finde es einfach skandalös, dass er es wagt, zu ehrenwerte Leute wie die Ärzte zu verhöhnen. Aber er verhöhnt doch nicht die Ärzte, sondern nur die Auswüchse ihrer Wissenschaft. Das ist ein großer Unterschied. Ach was, wie kann er sich unterstehen, unsere Herren Doktoren in einer Komödie lächerlich zu machen? Aber in Komödien lacht man doch auch über Minister, über Fürsten und sogar über Könige. Sind denn die Ärzte etwas Besseres? Na, reden wir nicht weiter von diesen Menschen. Es ist schon schlimm genug, dass ich heute in so einer Komödie von diesem Molière eine Rolle spielen muss. Wo ich doch so krank bin. Ja. So krank. Ja, so krank. Ja, so krank. Herr Argan spielt in unserer Komödie die Hauptrolle. Gestatten Sie übrigens, dass auch ich mich vorstelle? Ich bin Bérald, Herrn Argans leiblicher Bruder. Im Vertrauen gesagt, mein gutes Brüderchen ist gar nicht krank. Ach, mein Kopf, ach, mein Leib. Oh, das zwackt. Ich bin ja so krank. Ach, der ist ja gar nicht krank. Er bildete sich nur ein. Was? Ich soll nicht krank sein? Ich bin sogar schwer krank. Ich leide an heftiger Dyskrasie, an Hypertrophia lymphatica, an... Berlin! Ja, mein armes, geliebtes Männchen. Och, mein Mäuserich. Ich werde dich schon gesund pflegen. Ich bin doch nicht umsonst dein gutes, treues Weibchen, Berlin. Dein treues Weibchen, Berlin. Dein gutes Weibchen, treues Weibchen, gutes Weib, Berlin. Oh, hilf mir, mein Täubchen, hilf mir. Ich glaube, ich sterbe. Holt schnell seinen Arzt, den Dr. Purgon. Herr Dr. Purgon. Ich komme schon. Ich bin schon da. Was fehlt denn unserem geliebten Patienten? Ach, ich sehe schon. Ich, Dr. Purgon, verordne ihm ein reinigendes Klistier, zusammengesetzt aus doppeltem Katholikon, Rhabarber, Rosenhonig und Quassia. Den Apotheker Florent. Herr Apotheker Florent. Ich komme schon. Ich bin schon da. Gestatten, Florent, approbierter Apotheker. Meine Herrschaften, würden Sie gefälligst etwas beiseite treten? Ja, Herr Argan, darf ich bitten, frei zu machen? Herr Apotheker, ans Werk. Ja, wohlan denn, Herr Argan? Ah, Ein Labsal für die werten Eingeweide, nicht wahr, Herr Argan? Höchst wohltätig, Herr Fleuron, höchst wohltätig. Tonette! Tonette! Wo steckt sie schon wieder, diese Kröte? Ach, diese Dienstboten. Tonette! Tonette! Herr Ardon, bin schon da, Herr Ardon. Bin schon da. Ich bin Tonette, das Mädchen für alles im Hause Argan zu Paris. Der Apotheker hat mir soeben ein höchst wohltätiges Klistierchen gemacht. Bitte stell das Geschirr bereit, Tonette. Ja, ich stelle das Geschirr bereit. Übrigens, es wird sich in diesem Hause noch mancherlei abspielen, denn Herr Argan hat auch eine Tochter. Angelique heißt sie, und die ist verliebt. Verliebt! Hören Sie? Und Angelique wird wieder geliebt von Herrn Cléant. Wo dürft ich's glauben, schöne Freundin? Wo wäre es Wahrheit und kein Traum? Es wäre für den treuen Liebsten in deinem lieben Herzen Raum. Ach, schön, die Liebe. Ja, aber leider hat Herr Cléant einen Nebenbuhler und der wird noch dazu von Herrn Argan protegiert. Dieser junge Mann tritt vorsichtshalber immer zusammen mit seinem Vater auf, dem Chirurgus Dr. Diaphorus. Da höre ich Sie schon. Ich bin der Dr. Diaphorus. Ich bin der Sohn Dr. Diaphorus. Ich bin sein Sohn Thomas. Ich bin der Dr. Diaphorus. Ich bin der Sohn Dr. Diaphorus. Ich bin sein Sohn Thomas. Meine Verehrung, meine Verehrung. Begrüße Herrn Argan, Thomas, mein Sohn. Mein Herr, ich begrüße, erkenne, liebe und verehre in Ihnen einen zweiten Vater, aber einen zweiten Vater, welchem auszusprechen ich mich erkühne, dass ich ihm größere... Halt, mein Herr, Sie sind ja noch gar nicht dran. Wir alle sind noch gar nicht dran. Meine Herrschaften, ziehen wir uns also diskret zurück, damit Herr Argan sich aus voller Brust seinen Leiden widmen kann. Weil er doch so krank ist. Ach, so krank! Ach, so krank! Ich bin ja so krank. Ja. Rechnung von meinem Arzt, Rechnung von meinem Apotheker. Das summiert sich. 3, 2, 5, 5 sind 10, 10 sind 20, 3, 23 sind 5, ja. Was mir an Herrn Fleuron, meinem Apotheker, gefällt, ist, dass seine Rechnungen immer so höflich abgefasst sind. Desgleichen am 24. ein insinuatives, präparatives und erweichendes Klistier, um die Eingeweide seiner Hochwohlgeboren zu erweichen, geschmeidiger zu machen und zu erfrischen. 30 Sous. Die Eingeweide seiner Hochwohlgeboren. Ja, aber 30 Sous? Mein guter Herr Fleuron, Höflichkeit allein tut es nicht. Man muss auch billig sein und die Kranken nicht unnötig aufregen. Sie haben ja die Klistier in anderen Rechnungen schon mit 20 Sous angesetzt. Also 10 Sous. 10, 15, 16, 17 Sous, 6 Heller. Ja. Desgleichen den 25. ein karminatives Klistierchen nach der Verordnung des Herrn Dr. Purgon, um seiner Hochwohlgeboren die Blähungen zu vertreiben. 4 Francs? Oh, mein guter Herr Fleuron, Dr. Purgon hat Ihnen bestimmt nicht verordnet, 4 Francs dafür zu berechnen. Schreiben wir gefälligst 3 Francs. So. Sie mir sehr lieb, Herr Fleuron, dass Sie so billig sind. 3, 2 macht 5, 5 macht 10, 10, 10 macht 20. In Summe also 63 Francs, 4 Sous, 6 Heller. Folglich habe ich in diesem Monat von Dr. Purgon verordnet bekommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Arzneien und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Klistiere. Und im vorigen Monat waren es 12 Arzneien und 20 Klistiere. Naja, ist ja kein Wunder, wenn ich mich in diesem Monat weniger wohlfühle als im vorigen. Ich werde es Herrn Dr. Purgon sagen, dass er das möglichst schnell wieder gut macht, wenn es nicht schon zu spät ist. Das zwickt. Es zwackt in meinem Leib. Mir wird ganz heiß und kalt. Ich glaube, ich sterbe. Hilfe! Kein Mensch hört mich. Klingeln ist wohl nicht laut genug. Klingelingelingeling. Das ist ja umsonst. Klingelingelingelingeling. Wo steckt denn die Zofe? Toinette! Toinette! Die Spitzbüben! Toinette! Du Drache! Klingelingelingeling. Klingeling. Ist das möglich, einen armen kranken Menschen so ganz allein zu lassen? Klingelingelingeling. Oh, du liebe Gott, sie lassen mich ja einsam sterben. Ich sterbe. Ah, endlich. Da kommt jemand die Treppe herauf. Toilette! Bin schon da. Herr Argon? Du Racker. Du Rabenaß. Ich sterbe hier beinahe. Und du? Herr Argon, wenn Sie schimpfen, dann heul ich. Was? Soll ich nicht immer das Vergnügen haben, dich auszuschimpfen? Wenn Sie sich das Vergnügen machen zu schimpfen, dann muss ich das Vergnügen haben zu heulen. Ach du! Jedem das Seine. Das ist nicht mehr als recht und billig. In Gottes Namen, man muss sich da reinfinden. Du bist ja eine Spitzbübin. Aber Herr Argon... Aber Toinette, ich wollte dich etwas fragen. Hat mein Klistier heute gut gewirkt? Ihren Einlauf, meinen Sie? Ja. Ist genügend Galle abgegangen? Meine Seele, das sind Sachen, die mich nichts angehen. Da mag doch der ehrenwerte Herr Apotheker Fleuron seine Nase hineinstecken oder Ihr Leibarzt, der Dr. Purgon. Die haben ja auch den Profit davon. Toinette! Na, was denn? Lass mir eine Tasse Fleischbrühe bereitstellen, denn ich werde gleich ein neues Klistier bekommen. Diese Herren Fleuron und Purgon treiben ein recht lustiges Spiel mit Ihnen, Herr Argon. Die haben eine gut melkende Kuh an ihnen gefunden. Und ich möchte die Herren nur einmal fragen, was das eigentlich für eine Krankheit ist, die eine solche Menge von Arzneien verlangt. Schweig! Du bist ein unwissendes Ding. Das kommt dir nicht zu, die Verordnung der ärztlichen Kunst zu bekritteln. Die ärztliche Kunst! Das Klistier war doch sehr wirksam. Gib mir meinen Stock. Schnell, schnell! Ich bin gleich wieder da. Nur geschwind, Herr Argon! Toinette! Na, was gibt's denn, Angelique? Ich wollte mit dir sprechen, Toinette. Worüber denn? Oh, kannst du es dir denn nicht denken, Toinette? Ja, ich kann's mir ungefähr denken. Toinette? Von unserem jungen Liebhaber. Ja. Ach, ich sage dir, ich werde niemals müde, von Clermont zu reden. Du, Toinette, findest du nicht, dass er eine sehr gute Figur hat? Unbedingt. Und ein bildschönes Gesicht? Zweifellos. Und dass alles, was er sagt, die höchste Leidenschaft atmet? Ganz gewiss. Aber, Toinettchen, glaubst du auch, dass er mich wirklich so sehr liebt, wie er sagt? Ja, dafür möchte ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Oh, Toinette, du hältst es also für möglich, dass er mich täuschen könnte? Aber er hat Ihnen doch geschrieben, dass er um Ihre Hand anhalten will. Ja. Nun, da werden wir ja bald sehen, ob er es aufrichtig meint. Ja. Oder nicht. Oh, Wenn Cléant falsch ist, dann werde ich in meinem ganzen Leben keinem Mann mehr trauen. Nein, ich kann nicht glauben, dass er... Still, da kommt ihr Vater zurück. Mein Kind, da bist du ja. Angelique, ich habe dir eine Neuigkeit mitzuteilen. Es will dich jemand heiraten. Oh. Ja, da freust du dich. Ja, Papa. Ja, freilich. Das Wort heiraten gefällt dir. Ach, Natur, Natur. Ich sehe, mein Kind, dass ich dich gar nicht erst zu fragen brauche, ob du einverstanden bist. Es ist meine Pflicht, lieber Vater, zu tun, was Sie mir befehlen. Ich freue mich, eine so gehorsame Tochter zu haben. Also, die Sache ist abgemacht, betrachte dich als verlobt. Es ist meine Schuldigkeit, mich blindlings Ihrem väterlichen Willen zu unterwerfen. Das ist brav. Deine Mutter, deine Stiefmutter, meine Frau hatte zwar den Wunsch, ich sollte dich ins Kloster schicken. Die gute Seele weiß warum. Was meinst du, Toilette? Ich habe nichts gemeint. So, naja, also, wie gesagt, deine Stiefmutter wollte von der Heirat durchaus nichts wissen, aber ich habe es schließlich durchgesetzt. Ach, lieber Vater, wie dankbar bin ich Ihnen für all Ihre Güte. Wahrhaftig, Herr Argon. Das ist das Gescheiteste, was Sie in Ihrem ganzen Leben getan haben. Schweig, du Schlange! Angelique, ich habe deinen Zukünftigen zwar noch nicht gesehen, aber man hat mir versichert, ich würde mit ihm zufrieden sein. Und du bestimmt auch. Bestimmt, Papa. Wieso? Kennst du ihn denn? Da Ihre Zustimmung mich berechtigt, offen zu sein, will ich Ihnen nicht verhehlen, lieber Vater, dass der Zufall uns vor 6 Tagen zusammengeführt hat. Ach, sieh mal an. Sein Antrag ist eine Folge der Neigung, die wir beim ersten Blick füreinander empfunden haben. Davon hat man mir gar nichts gesagt. Aber das kann mir ja nur lieb sein. Er ist, wie man mir mitteilt, ein hübscher junger Mensch. Ja, lieber Vater. Von guter Figur. Jawohl. Von guten Manieren. Von den Besten. Sympathisch. Sehr sympathisch. Spricht fließend Lateinisch und Griechisch. Davon weiß ich nicht. Und wird in 3 Tagen sein Diplom als Doktor der Medizin erhalten. Er? Sein Diplom? Ja, hat er dir das nicht erzählt? Nein, keine Silbe. Wer hat denn Ihnen das erzählt? Herr Dr. Purgon. Ja, wieso kennt ihn denn Dr. Purgon? Er muss ihn doch wohl kennen. Er ist ja sein Neffe. Cléant? Was ist denn für ein Cléant? Wir sprechen doch von dem jungen Mann, der dich heiraten will. Ja, gewiss. Na also, und er ist der Neffe des Herrn Purgon. Und der Sohn seines Schwagers, des Herrn Dr. Diafoirus. Und mit Vornamen heißt er Thomas und nicht Cléant. Und wir haben diese Heirat gestern vereinbart, Herr Dr. Purgon, Herr Apotheker Fleuron und ich. Und heute noch soll mir mein zukünftiger Schwiegersohn von seinem Vater vorgestellt werden. Oh. Was heißt oh, hoch, hoch? Ja, Kind, was ist dir denn? Du bist ja ganz außer Fassung. Ja, weil ich merke, dass Sie von einem ganz anderen jungen Mann sprechen, als ich zuerst glaubte. Was ist das? Ja, ist denn das möglich, Herr Argon? Sie, mit all Ihrem Geld... Sie wollen Ihre Tochter mit einem Arzt verheiraten? Was geht denn das dich an, du unverschämtes Weibchen? Nicht so hitzig. Besprechen wir den Fall einmal in aller Ruhe. Was haben Sie für einen Grund, eine solche Heirat zu wünschen? Was ich für einen Grund habe? Schwach und krank wie ich bin, will ich einen Arzt zum Schwiegersohn und Ärzte zu Verwandten, damit ich die Quellen zur Erhaltung meines Lebens in meiner Familie habe. Sehr schön, das ist immerhin ein Grund. Aber, Herr Argon... Hand aufs Herz. Sind Sie denn überhaupt krank? Ob ich krank bin? Du Bestie! Ob ich krank bin? Du Schandmaul! Toinette, du darfst den Vater nicht so aufregen. Ja, schon gut, schon gut. Sie sind also krank, Herr Argon. Darüber wollen wir uns nicht streiten. Aber Ihre Tochter ist nicht krank. Folglich braucht sie keinen Arzt zum Mann. Aber ich brauche einen, verstanden? Eine gute Tochter muss entzückt sein, für die Gesundheit ihres Vaters zu heiraten. Herr Argon, darf ich Ihnen einen guten Rat geben? Was denn für ein Rat? Schlagen Sie sich den Gedanken aus dem Kopf. Und weshalb? Weshalb? Weil Ihre Tochter nie und nimmer einwilligen wird. Sie wird nicht einwilligen? Nein! Sie will weder mit Ihrem Herrn Diafoirus etwas zu tun haben, noch mit seinem Sohn Thomas, noch mit allen Diafoirussen der ganzen Welt. Aber ich will mit Ihnen zu tun haben. Und obendrein ist es eine ausgezeichnete Partie. Thomas ist der einzige Sohn und Universalerbe. Und außerdem verschreibt ihm Dr. Purgon aufgrund dieser Heirat sein ganzes Vermögen. Und Herr Dr. Purgon ist ein Mann, der gut und gern seine 8.000 Franken Rente hat. Wie viele Menschen muss der umgebracht haben, um so reich zu werden? Ich verbiete dir diese despektierlichen Äußerungen. Ja, Tonette, bitte mäßige dich. Ich bleibe trotzdem dabei, Herr Argan. Suchen Sie Ihrer Tochter einen anderen Mann. Und ich bleibe dabei. Meine Tochter hat zu erfüllen, was ich vereinbart habe. Ich bin sicher, sie wird es nicht erfüllen. Dann werde ich sie zwingen. Ich wiederhole Ihnen, sie tut's nicht. Sie tut's? Oder ich stecke sie ins Kloster? Sie stecken sie nicht ins Kloster. Ich soll meine Tochter nicht ins Kloster stecken, wenn mir es beliebt? Nein. Nein? Nein, sag ich. Wer wird mir das verbieten? Aber, Herr Argan, die väterliche Zärtlichkeit wird Sie übermannen. Gar nichts wird mich übermannen. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Mein Entschluss ist unwiderruflich. Papalapap. Lass dein Papalapap. Ich kenne Sie doch. Sie sind von Natur gutmütig. Ich bin gar nicht gutmütig. Ich kann auch bösartig sein. Sachte, sachte, Herr Argan. Vergessen Sie nicht, dass Sie krank sind. Ach so, ja. Also, ich befehle meiner Tochter mit aller Entschiedenheit, sich auf die von mir gewünschte Heirat einzurichten. Und ich verbiete Ihrer Tochter mit aller Entschiedenheit, das zu tun. Ja, wo sind wir denn eigentlich? Was ist denn das für eine Impertinenz, dass ein Dienstbote sich untersteht, so mit der Herrschaft zu reden? Ein Dienstbote von gesundem Verstand hat nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, die Herrschaft davon abzuhalten, Dummheiten zu machen. Du unverschämte Kröte! Warte, ich drehe dir den Hals um. Und meiner Tochter befehle ich diese Heirat. Und ich gebe niemals meine Zustimmung. Kann nein. Wenn sie mir nicht gehorcht, dann verstoße ich sie. Und ich enterbe sie, wenn sie ihnen gehorcht. Was? Das ist mein letztes Wort. Ich kann nicht mehr. Das ist mein Tod. Frau, liebe Frau, Berlin, Berlin, komm. Komm her zu mir! Was hast du denn, mein armer guter Mann? Komm und steh mir bei. Was ist denn geschehen, mein Engel? Mein Schätzchen. Mein Herzblatt. Rasend bin ich geworden. Ach Gott, mein armes Männchen. Worüber denn, mein Liebling? Diese verdammte Toinette, eine geschlagene halbe Viertelstunde hat sie mir fortwährend widersprochen. Och, komm zu dir, mein Häschen. Sie hat die Frechheit gehabt, mir zu sagen, ich wäre nicht krank. Unverzeihlich. Dieses Satansweib bringt mich noch unter die Erde. Um Himmels Willen, still, still. Sie ist still, schuld an meiner Galle. Still, ach, ärgere dich doch nicht, mein Augapfel. Schon 100 Mal habe ich dir gesagt, du sollst sie fortjagen. Ja, ja, du lieber Gott. Es gibt kaum Dienstboten, die nicht ihre Fehler haben. Toinette ist geschickt und fleißig. Wir müssen eben ihre schlechten Eigenschaften um der guten Willen ertragen. Aber ich werde sie schon zurechtweisen. Hallo, Toinette, hey, Toinette. Ja, Madame, bin schon da. Madame? Toinette, wie kommst du dazu, meinen lieben Mann so zu ärgern? Ich, Madame? Ich habe doch keinen anderen Gedanken, als wie ich's Herrn Argan in allen Stücken recht machen kann. Ach, du Schlange! Er sagte mir, dass seine Tochter Angélique den jungen Herrn Diaphorus heiraten soll. Darauf sagte ich ihm, ich hielte es für richtiger, wenn er sie ins Kloster schickte. Das finde ich aber gar nicht so schlimm, mein Goldschätzchen. Was? Darin hat sie doch eigentlich recht. Oh, mein Engel, glaubst du ihr denn? Die schändliche Person hat mir 100 Niederträchtigkeiten gesagt. Ich glaube natürlich dir, mein Herzchen. Ach, mein Schätzchen. Mein Liebchen. Toinette, wenn du meinen lieben Mann noch einmal aufregst, dann jage ich dich aber hinaus. Los, gib mir jetzt ein paar Kissen, damit ich sie bequem machen kann. So, so, mein Schätzchen. Hm? Komm, zieh dir deine Mütze hübsch über die Ohren. Mein Mäuserich. Durch nichts erkältet man sich so leicht, als wenn man Zug in die Ohren bekommt. Ach, mein süßes Herz. Ja, mein Schätzchen. Wie dankbar bin ich dir für all deine Liebe und Sorgfalt. Komm, komm, richte dich jetzt ein wenig auf. So. Damit ich dir ein Kissen unterlegen kann. Ja, das ist gut. Siehst du? So. Und dieses Kissen auf die linke Seite? Auf die linke Seite. Damit du eine Stütze hast. Ach, du bist ja meine Stütze. Ja. Und das hier auf die rechte. Auf die rechte Seite. Und jetzt noch ein Kissen hinter den Rücken. In den Rücken. Na, und dann eins in den Nacken. In den Nacken. Und eins auf den Kopf, um sie vor frischer Luft zu schützen. Mann! Hilfe! Hilfe! Du willst mich ersticken, du Satan! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber, warum bist du denn immer gleich so außer dir? Sie hat doch gedacht, es gut zu machen. Du kennst sie nicht, meine Puppe. Du ahnst nicht, was das für eine boshafte Bestie ist. Aber geh. Ich werde mindestens 8, 9 und 12 Kistiere brauchen, um wieder zu mir zu kommen. Ich werde dich schon gesund pflegen, mein geliebtes Männchen. Ach, mein Hühnchen, du bist ja mein einziger Trost. Mein armes Hähnchen. Nun will ich dich aber auch belohnen, mein Herzblatt. Ich will mein Testament machen. Ach, mein Alles, ich bitte dich, rede nicht davon. Schon das Wort Testament macht mich schaudern. Ich hatte dich doch gebeten, mit deinem Notar darüber zu sprechen. Ich habe ihn gleich mitgebracht. Er wartet nebenan. Dann lass ihn hereinkommen, mein Schatz. Ja, Herr de Bonfort. Herr de Bonfort, Sie können jetzt kommen. Habe die Ehre. Madame, sehr erfreut, Herr Argan. Bitte, nehmen Sie Platz, Herr de Bonfort. Danke, danke. Ich möchte mit Ihnen über mein Testament sprechen. Ach, ich ertrag es nicht, über solche Dinge zu reden. Ja, ich habe gehört, was Sie zugunsten Ihrer Frau zu tun beabsichtigen. Leider, Herr Argan, muss ich dazu bemerken, dass Sie nicht in der Lage sind, Ihrer Frau etwas testamentarisch zu vermachen. Warum denn nicht? Nach dem in Paris gültigen Gewohnheitsrecht beschränken sich die Vorteile, die Mann und Frau einander zukommen lassen können, auf gegenseitige Schenkung unter Lebenden. Na ja, so. Und das bitte. Auch nur, wenn beim Tode des Mannes von beiden Ehegatten keine Kinder vorhanden sind. Ach. Weder aus der ersten noch aus der gemeinsamen Ehe. Das denn nicht aber ein recht unrechtes Recht, dass ein Mann seiner Frau nichts hinterlassen darf, die ihn zärtlich liebt und mit hingebender Sorgfalt pflegt. Ja, Mann. Ich hätte Lust, meinen Advokaten zu konsultieren, ob es da keinen Ausweg gibt. Oh, wenden Sie sich nicht an die Advokaten. Das sind Umstandskrämer, die nicht ahnen, wie man dem Gewissen eine Hintertüre öffnen kann. Da gibt es ganz andere Leute, die Sie konsultieren sollten. Welche denn? Leute, die viel geschmeidiger sind und die rechten Wege kennen, um das Unerlaubte erlaubt zu machen. Ich wusste bereits durch meine Frau, dass Sie ein sehr vertrauenswürdiger Mann sind, Herr de Bonnefoy. Ja, also, bitte? Wie soll ich's anstellen, um mein Vermögen meiner Frau zuzuwenden und es meinen Kindern zu entziehen? Ganz einfach. Sie wenden sich insgeheim an einen intimen Freund Ihrer Frau und vermachen ihm aller Form, so viel Sie wollen. Aha! Dieser Freund zahlt ihr hinterher alles zurück. Sie können aber auch Ihrer Frau bei Lebzeiten bares Geld oder Wechsel übergeben. Aha, Wechsel, ja. Mein Gott, Männchen, quäl dich doch nicht mit solchen Dingen. Wenn dir etwas zustieße, mein Liebling, das würde ich sowieso nicht überleben. Mein Herz, mein Sonnenball. Ich würde dir ins Grab folgen, mein süßer Mann, wenn ich das namenlose Unglück haben sollte, dich zu verlieren. Mein Schatz, du zerreißest mir das Herz. Ich bitte, tröste dich doch, mein Liebling. Och, Ihre Tränen sind verfrüht, Madame. So weit sind wir ja noch nicht. Ach, mein Herr, Sie wissen wohl nicht, was es heißt, seinen Mann so über alles zu lieben. Jedenfalls will ich jetzt mein Testament machen, mein Augapfel, auf die von Herrn de Bonnefoy vorgeschlagene Weise. Ja. Und um ganz sicher zu gehen, werde ich dir sofort 20.000 Francs in Gold und 2 Wechsel aushändigen, die ich im Getäfel meines Alkovens verwahrt habe. Nein, nein, ich will von alledem nichts hören. Wie viel, sagst du, ist in deinem Alkoven? 20.000 Francs, mein Goldfasan, und 2 Wechsel. Sprich mir nicht von Geld, ich bitte dich. Auf welche Summe lauten die beiden Wechsel? Der eine auf 4.000 Francs, mein Engel, und der andere auf 6. Mein Geliebter, alle Schätze der Welt sind mir nichts im Vergleich zu dir. Ach du mein Herzblatt. Mein Schätz. Ja, wollen wir nun das Testament aufsetzen? Ja, mein Herr, ja, ja. Sei so gut und führe mich zum Schreibpult, meine Puppe, ja? Ja, komm. Komm, mein Liebling. Mein größter Schmerz, wenn ich sterben muss, wird sein, dass ich kein Kind von dir habe. Na, das kann ja noch kommen. Ach, schwerlich. Schwerlich. Herr Dr. Purgon hat mir zwar versprochen, er will mir dabei helfen. Mein armes, liebes Hähnchen. Also, Herr de Bonnefoy, das Testament. Ja, ich schreibe, Herr Agel. Durch dieses Testament vermache ich Jean-Baptiste Argan, meinem lieben Freunde, Herrn de Bonnefoy, alle meine Liegenschaften und... Toinette, du horchst? Ja, ich horche. Ich habe etwas von einem Testament aufgeschnappt. Ihre Stiefmutter, die ist tüchtig hinterher. Kein Zweifel, die will ihren Vater herumkriegen, dass er seinen Kindern etwas abknapst und es ihr vermacht. Ach, Toinette, wenn er nur nicht über mein Herz verfügt. Verlass mich nicht in meiner Not. Aber Angelique, warum soll ich sie denn verlassen? Lieber sterbe ich doch. Ihre Stiefmutter habe ich nie leiden können und war immer auf ihrer Seite. Aber niemand darf merken, dass wir im Einverständnis sind. Deswegen werde ich so tun, als ob ich die Absichten ihres Vaters und ihrer Stiefmutter unterstütze. Ach, die Hausglocke. Verschwinden Sie rasch auf Ihr Zimmer, Angelique. Ja, toll. Ich gehe öffnen. Und verlassen Sie sich auf mich. Ich komme, Toinette, in Vertretung. Nein, so eine Überraschung, Herr Cléant. Was wollen Sie denn hier im Haus? Mein Schicksal will ich erfahren. Ich will Angelique fragen, wie sie sich zu dem verwünschten Heiratsplan verhält, von dem ich gehört habe. Aber, Herr Cléant, Sie wissen doch ganz genau, wie streng sie bewacht wird, dass sie weder allein ausgehen noch mit irgendjemand reden darf. Ja, natürlich. Ich komme ja auch nicht als Bewerber, nicht als Cléant, sondern als der Freund ihres Gesanglehrers. Ach so? Ja. Und der hat mir erlaubt, mich als seinen Stellvertreter auszugeben. Auf diese Weise... Was denn? Still. Ich höre den Alten. Gehen Sie mir langsam nach. Ich werde Sie dann anmelden. Ich habe mich doch ganz genau... Es hat der Dr. Purgon hat mir doch verordnet, ich soll morgens in meiner Diele 12-mal auf und ab gehen. Nur habe ich vergessen, ihn zu fragen, ob in der Länge... Oder in der Breite. Herr Argan, draußen ist ein junger Herr. Sprich leiser, Hexe. Weißt du nicht, dass man mit Kranken nicht schreien darf? Na, ich wollte Ihnen doch nur melden, dass... Sprich leiser, sag ich dir. Herr Argan. Wie? Ich sage... Versteh kein Wort. Siehst du, jetzt hast du mir das gehört, zertrümmert. Ich sage, dass jemand da ist, der sich sprechen will. Er soll eintreten. Herr Cléant. Bitte. Ich bin sehr erfreut, Herr Argan, Sie außer Bett zu finden und zu sehen, dass es Ihnen besser geht. Wie? Dass es ihm besser geht? Herrn Argan geht es niemals besser. Ich finde, er sieht sehr gut aus. Wie können Sie finden, dass er gut aussieht? Herr Argan sieht sehr schlecht aus. Er hat sich noch nie so miserabel gefühlt. Ja, hat sie recht. Er isst, trinkt und schläft wie jeder andere. Aber trotz der augenscheinlichen Gesundheit ist er sehr krank. Ja, das ist wahr. Mein Herr, das bedauere ich ganz unendlich. Ich komme übrigens im Auftrag des Gesanglehrers Ihrer Tochter. Er ist krank und hat mich als seinen besten Freund ersucht, die Lektionen fortzusetzen, damit das Fräulein Tochter nicht vergisst, was sie gelernt hat. Sehr gut. Toinette, ruf meine Tochter. Soll ich den Herrn nicht lieber ins Zimmer führen? Nein, nein, sie soll hierher kommen. Aber er kann ihr ja keine ordentliche Stunde geben, wenn er nicht mit ihr allein ist. Doch, doch. Herr Argan, der Gesang wird ihren Kopf angreifen und in ihrem jetzigen Zustand genügt eine Kleinigkeit, um ihr Gehirn zu erschüttern. Nein, durchaus nicht. Ich liebe die Musik und es wird mich freuen, wenn... Toinette, wer ist denn eben angekommen? Oh, Himmel. Ah? Oh. Angelique? Oh. Mein Kind? Cléant. Was überrascht dich denn so? Ich... Nun? Ich wunderte mich über den merkwürdigen Zufall. Was denn für ein Zufall? Mir träumte heute Nacht, ich wäre in einer großen Gefahr und da rettete mich jemand, der genauso aussah wie dieser Herr. Ach. Ja, nun denken Sie sich mein Erstaunen, wie ich plötzlich die Erscheinung meines Traumes leibhaftig hier vor mir sehe. Es scheint mir ein großer Vorzug, Ihre Gedanken zu beschäftigen. Im Wachen wie im Schlaf. Und ich wäre stolz, wenn ich Sie aus irgendeiner Gefahr... Herr Argand! Herr Argand! Herr Diaphorus Vater und Herr Diaphorus Sohn wollen Ihre Aufwartung machen. Tatsächlich? Na, da kriegen Sie ja einen Musterschwiegersohn. Auch Ihre Tochter wird hingerissen sein von ihm. Herr Argand, ich darf mich empfehlen. Nein, nein, nein, bleiben Sie nur, Herr Gesangslehrer. Ich verheirate meine Tochter und jetzt kommt Ihr Verlobter mit seinem Vater. Oh, Sie erweisen mir eine große Ehre, mein Herr, indem Sie mir gestatten, Zeuge einer so angenehmen Begegnung zu sein. In 4 Tagen soll schon die Trauung stattfinden. Sehr erfreulich. Geben Sie doch Ihrem Freund, dem Musiklehrer, Nachricht davon, damit er zur Hochzeit kommt. Das will ich gerne tun. Sie sind gleichfalls eingeladen. Ich fühle mich sehr geehrt. Herr Diaphorus Vater und Herr Diaphorus Sohn. Ich bin der Doktor Diaphorus, ich bin der Doktor Diaphorus. Ich bin sein Sohn Thomas. Ich bin der Doktor Diaphorus, bin der Doktor Diaphorus. Ich bin sein Sohn Thomas. Meine Verehrung, meine Verehrung. Ja. Mein Herr, wir sind gekommen. Mein Sohn Thomas und ich, um Ihnen zu versichern, wie sehr wir erfreut sind über die Gunst, die Sie uns erweisen. Tja. Mein Herr, ich bin für die Ehre, welche Sie mir erzeigen, im höchsten Grade empfänglich. Als armer Kranker jedoch muss ich Ihnen hier sagen, dass ich ganz zu Ihren Diensten stehe. In allem, was unsere Kunst betrifft, werden wir immer bestrebt sein, Ihnen unsere Ergebenheit zu beweisen. Tja. Jetzt begrüße die Herrschaften, mein Sohn. Papa, muss ich beim Vater anfangen? Natürlich. Mein Herr! Ich begrüße, erkenne, liebe und verehre in Ihnen einen zweiten Vater. Aber einen zweiten Vater, Vater... Vater... Ja. Welchem auszusprechen ich mich erkühne, dass ich ihm größeren Dank zu schulden glaube als dem ersten. Der erste hat mich erzeugt, Sie haben mich erwählt. Was ich von ihm habe, ist ein... Werk. Werk seines Körpers, was ich von Ihnen habe, ist ein Werk Ihres Willens und in gleichem Maße, wie die Vorzüge des Geistes diejenigen des Leibes überragen, bin ich Ihnen mehr verpflichtet und in gleichem Maße... Bevorzuge. Bevorzuge ich in meiner Wertschätzung die bevorstehende Kindschaft im Hinblick auf welche ich Sie heute im Voraus bitte, den Ausdruck meines gehorsamsten und untertänigsten Respektes genehmigen zu wollen. Ein Vivat den Schulbänken, auf denen man ein so gelehrtes Haus wird. War es so recht, Papa? Optime, mein Sohn. No, Angelique? Begrüße doch den Herrn. Papa, soll ich küssen? Ja, mein Sohn. Madame, wenn ich mir die Freiheit nehme, Sie als Schwiegermutter zu begrüßen... Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das ist nicht meine Frau. Sie sprechen mit meiner Tochter. Begrüße das Fräulein. Mein Fräulein, gleich wie die Blume, welche Heliotrop genannt wird, ihr Angesicht ohne Unterlass dem Tagesgestirn zuwendet, so wird auch mein Herz hinführo unentwegt den glänzenden Sternen ihrer anbetungswürdigen Augen als seinem einzigen Pol zugewendet sein. Progrede, Thomasus. Genehmigen Sie demnach, mein Fräulein, dass ich heute am Altar Ihre Reize die Opferspende dieses Herzens niederlege, welches nach keinem anderen Ruhme dürstet und schmachtet, als zu verbleiben auf Lebenszeit, ihr ergebenster, gehorsamster und getreuester Diener und Gatte. Das nenne ich studiert haben. Da lernt man doch eine wundervolle Ausdrucksweise. Nun, Herr Musiklehrer, was sagen Sie dazu? Ja, wenn der Herr als Arzt nur halb so bedeutend ist wie als Redner, muss es ein Vergnügen sein, zu seinen Patienten zu gehören. Herr Dr. Diaphorus, ich beglückwünsche Sie zu einem solchen Sprössling. Ja. Argon, nicht etwa, weil ich sein Vater bin, sondern der Wahrheit gemäß darf ich behaupten, dass ich mit ihm zufrieden sein kann. Ja. Er besaß zwar niemals einen besonders feurigen Geist, aber eben darum baute ich stets auf seine Urteilskraft, die wichtigste Gabe für unseren Beruf. Ja. Wir hatten die unglaublichste Mühe, ihn lesen zu lehren. Mit 9 Jahren kannte er noch kaum einen Buchstaben. Nun gut, sagte ich mir, die langsam wachsenden Bäume tragen die besten Früchte. Ja, Papa. Ja. Diese Begriffsstutzigkeit, diese Schwerfälligkeit der Auffassung prophezeien ein künftiges, klares Urteil. Ja. Auf dem Gymnasium kam er nur sehr mühsam vorwärts, aber seine Lehrer rühmten mir immer seine Ausdauer. Und so ist er denn durch Beharrlichkeit und Fleiß endlich Lizenziat geworden, ja. Und in der Fakultät ist er geradezu gefürchtet. Es wird keine Übung abgehalten, bei der er nicht auf Tod und Leben die gegenteilige These vertritt. Was mir aber vor allem an ihm gefällt, das ist sein blindes Festhalten an den überlieferten Anschauungen und dass er nie das Mindeste hat wissen wollen von den sogenannten Entdeckungen unseres Jahrhunderts, etwa vom Kreislauf des Blutes und was dergleichen Schwindel mehr ist. Ich habe gegen die Anhänger des Blutkreislaufes eine These verfertigt. Dies Erstlingswerk meiner Studien wage ich dem Fräulein zu überreichen. Ja, was soll ich denn damit machen? Gebt nur her, Herr. Mein Fräulein, wollt ihr in den nächsten Tagen nicht der Sektion eines Frauenzimmers beiwohnen? Das muss aber sehr ergötzlich sein. Herr Doktor, haben Sie nicht Lust, ihm bei Hofe eine Stelle als Leibarzt zu verschaffen? Offen gestanden, nein. Denn ich habe immer gefunden, dass wir uns besser stehen, wenn wir uns ganz dem Publikum widmen. Das Publikum lässt mit sich reden, da ist man niemand Rechenschaft schuldig. Bei den Großen dagegen, wenn die einen Arzt brauchen, hat die Sache den Haken, dass die auch durchaus von ihm kuriert werden wollen. Lächerlich! Ja. Den Ärzten zuzumuten, dass sie einen kurieren. Ihr habt für die Kranken nur eure Rezepte und eure Rechnungen zu schreiben. Gesund zu werden, das ist die Sache der Kranken. Schweig, Jeanette! Aber, Herr Gesangslehrer, wollen Sie nicht meine Tochter der Gesellschaft etwas vorsingen lassen? Ich habe nur auf Ihren Befehl gewartet, Herr Argon. Mit Erlaubnis der Herrschaften singe ich zusammen mit Fräulein Angelique eine Szene aus einem neuen Singspiel. Hier, mein Fräulein, das ist Ihre Stimme. Ich kann jetzt nicht singen. Weigere dich nicht. Lassen Sie sich erklären, meine Herrschaften, was in der Szene vorgeht, die wir singen. Schön, erklären Sie. Ein Schäfer liebt eine schöne Schäferin und wird wieder geliebt. Aber der Vater seiner Schönen hat sie einem anderen versprochen. Seine verzweifelte Liebe lässt ihn ein Mittel ersinnen, in das Haus seiner Schäferin einzudringen. Dort sieht er den unwürdigen Nebenbuhler. Und dieser Anblick erfüllt ihn mit einer Wut, über die er kaum Herr werden kann. Nur die Ehrerbietung vor der Geliebten und die Gegenwart des Vaters halten ihn von Tätlichkeiten zurück. Endlich jedoch wirft er allen Zwang von sich und lässt seine Leidenschaft in folgenden Worten frei zu der Geliebten reden. Mein Leiden Phyllis, ach, mein Leiden ist zu herbe. Dein Schweigen bricht, entsiegle deinen Mund und mache mir mein Schicksal kund. soll ich noch leben? Willst du, dass ich sterbe? Du siehst mich, Tirzis, traurig, traurig und verzagt bei diesem Fest, das dir so fürchterlich. Ich blick zum Himmel auf, blick seufzend dann auf dich. Ist das dir nicht genug? Ei, der Tausend! Ich wusste gar nicht, dass meine Tochter so gut vom Blatt singen kann. Oh, dürft ich's glauben, schöne Phyllis, so wäre es Wahrheit und kein Traum. Es wäre für den treuen Tirzis in deinem lieben Herzen Raum. Nun denn, die Angst und Not der Stunde rechtfertige mich. Ja, Tirzis, ja, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, Tirzis, ja, ich lieb dich. Oh, sag es noch einmal, dass ich es glauben kann. Ja, Tirzis, ja, ich liebe dich. Noch einmal bitte, noch einmal sag es. Ich liebe dich. Oh, sag es tausendmal noch einmal und noch. Ich liebe dich. Oh, sag es tausendmal noch einmal und noch. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ja, Tirzis. Ja, ich lieb dich, ich liebe dich. Jedoch dein Vater bleibt er hart, wird er Gehorsam nicht erzwingen. Viel lieber will ich sterben, dies zu erreichen wird ihm nie gelingen. Viel lieber ja, viel lieber will ich sterben, will ich sterben. Genug, genug, das ist ja ein ganz abgeschmacktes Stück. Dieser Tirzis ist ein frecher Schlingel. Und die Phyllis ist eine recht dumme Gans, weil sie das alles vor ihrem Vater sagt. Angelique, zeig mir mal das Blatt hier. Aha. Da stehen ja nur Noten. Wo ist denn der Text, den du gesungen hast? Wissen Sie... Ja, wissen Sie denn nicht, Herr Argan, dass vor kurzem die Kunst erfunden worden ist, den Text zugleich mit den Noten zu schreiben? Ach, schon gut, schon gut. Auf Wiedersehen. Wir hätten Ihr unverschämtes Singspiel recht gut entbehren können. Ich darf mich empfehlen, Herr Argan. Das wird das Beste sein, Herr Gesangslehrer. Meine Herrschaften, meine Empfehlung. Toinette! Gnädiger Herr? Möchtest du einmal meine Frau rufen? Gnädige Frau? Gnädige Frau! Was gibt's denn, Toinette? Was gibt's denn? Mein Augapfel. Ja, mein Liebling. Mein Herzchen. Hier, das ist der Sohn des Herrn Dr. Diafoirus. Madame, wenn ich mir die Freiheit nehme, Sie als Schwiegermutter zu begrüßen, so bewundere ich zugleich die Vorsehung, die Ihr Antlitz so verschwenderisch ausgestattet hat, dass... Mein Herr, ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ihr Antlitz so verschwenderisch ausgestattet hat, Ihr Antlitz, Madame, Sie haben mich mitten im Satze unterbrochen. Und das bringt mich aus dem Text. Thomas, spare dir deine Rede für ein andermal auf. Jammer, schade, liebes Frauchen, dass du eben nicht hier gewesen bist. Ja, Madame, Sie haben sehr viel versäumt. Den ersten und den zweiten Vater und die Blume, welche Heliotrop genannt wird und... Halt den Mund! Jawohl. Angelique, meine Tochter, reiche dem Herrn Thomas deine Hand und versprich ihm als deinem Ehegatten die Treue. Lieber Vater. Wieso lieber Vater? Bitte. Was soll das heißen? Bitte geben Sie uns wenigstens die Zeit, füreinander die Zuneigung zu gewinnen ohne die eine glückliche Ehe nicht möglich ist. Was mich betrifft, mein Fräulein, so ist diese Zuneigung bei mir bereits vollkommen entwickelt. Wenn das bei Ihnen so schnell geht, bei mir ist das durchaus nicht ebenso. Und ich bekenne Ihnen, dass Ihre Vorzüge mir noch keinen zureichenden Eindruck gemacht haben. Tut nichts. Dazu ist noch Zeit genug, wenn ihr verheiratet seid. Wenn Sie, mein Herr, ein Ehrenmann sind, werden Sie selber ein unfreiwilliges Ja-Wort nicht annehmen. Nego consequentiam, mein Fräulein. Ich kann ein Ehrenmann sein und doch das Ja-Wort annehmen, das Ihr Herr Vater mir zugesichert hat. Ich bitte Sie, gedulden Sie sich. Wenn Sie mich lieben, dann müssen meine Wünsche auch die Ihren sein. Ja, distinguo, mein Fräulein. Insoweit es nicht Ihren Besitz betrifft, concedo. Aber insoweit es ihn betrifft, nego. Ja, das nützt Ihnen alles nichts, Angelique. Der Herr kommt frisch gebacken aus dem Kolleg und wird allemal das letzte Wort haben. Was soll denn das alles heißen? Ich spiele hier eine sonderbare Rolle. Ich an deiner Stelle, mein Liebling, würde Angelique nicht zwingen, sich zu verheiraten. Ich wüsste, was ich täte. Ich verstehe, was Sie damit sagen wollen, Frau Mutter. Und wie gut Sie es mit mir meinen. Aber die Kindespflicht hat ihre Grenzen. Das heißt mit anderen Worten, du willst zwar unbedingt heiraten, aber dir einen Mann nach deinem eigenen Kopf aussuchen. Wenn mein Vater mir nicht einen Mann geben will, der mir gefällt, dann werde ich ihn beschwören, mir wenigstens keinen aufzunötigen, den ich nicht lieben kann. Meine Herren, ich bitte tausendmal um Vergebung für diesen Auftritt. Es gibt allerdings auch andere Frauen, Frau Mutter. Die betrachten die Ehe als ein gewinnbringendes Geschäft und heiraten nur, weil sie auf den Tod ihrer Männer spekulieren. Du bist aber heute sehr vorlaut und ich möchte wissen, was du damit sagen willst. Nichts anderes, als was ich gesagt habe. Du redest so albern daher, mein liebes Kind, dass man es kaum anhören kann. Sie möchten mich gern zu einer Unhöflichkeit verleiten, aber ich werde Ihnen den Gefallen nicht tun. Deine Frechheit ist beispiellos. Geben Sie sich keine Mühe. Und dein lächerlicher Hochmut, deine vorwitzige Überhebung erregen schon allgemeines Ärgernis. Alles umsonst. Ihnen zum Trotz bleibe ich sanftmütig. Und um Ihnen jede Hoffnung auf Erfolg zu nehmen, gehe ich Ihnen jetzt aus den Augen. Hör zu, Angelique! Entweder du heiratest in 4 Tagen diesen Herrn, oder du gehst ins Kloster. Und du, mein Engel, kränk dich nicht. Ich werde dir den Kopf schon zurechtsetzen. Mein Liebling, leider muss ich dich jetzt verlassen, mein Engel. Ich habe etwas in der Stadt zu besorgen. Und Herr de Bonfoy ist so freundlich, mich in seinem Wagen mitzunehmen. Ich bin bald wieder bei dir. Gut, mein Schatz. Lebe wohl, mein Süße. Leb wohl, meine Süße. Meine Herren. Leben Sie wohl, Madame. Adieu, mein Süßer, adieu, mein Süßer, mein Hühnchen, mein Schätzchen, mein Täubchen, mein Liebster, mein Allerliebster. Nein, wie diese Frau mich liebt, das ist wunderbar. Auch wir wollen uns jetzt von Ihnen verabschieden. Bitte, meine Herren, bitte, bitte. Möchten Sie mir nicht vorher noch rasch Ihre Ansicht über meinen Zustand sagen? Bene, Ihren Arm, Herr Argan. Hurtig, Thomas, nimm Herrn Argans anderen Arm und zeig uns, ob du ein richtiges Urteil über seinen Puls vorzubringen weißt. Quid dicis? Dico, dass Herrn Argans Puls der Puls eines Mannes ist, der sich nicht wohl befindet. Ah, ja, ja. Gut. Dass er Durusculus ist, um nicht zu sagen Durus. Um Gottes Willen, Durus. Sehr gut. Stoßend. Bene. Wenn nicht zu sagen, bockend. Optime. Was auf eine Dyskrasie in der Parenchymus plenico, will sagen, Milz, schließen lässt. Optime. Herr Dr. Purgon behauptet aber doch, der Sitz meines Übels sei die Leber. Nun ja, wer Milz sagt, der sagt Leber, infolge der Indiensympathien, der beide miteinander stehen. Er verordnet Ihnen ohne Zweifel vorwiegend Gebratenes zu essen. Nein, ausschließlich Gekochtes. Nun ja, Gebratenes oder Gekochtes, gleich viel. Er behandelt Sie ganz richtig. Herr Doktor, noch eins. Bitte, wie viel Salzkörner soll ich in ein Ei tun? Mhm. Ja, 6, 8, 10, immer nach geraden Zahlen. Hingegen bei Arzneitropfen immer nach ungeraden. Das ist ja sehr wichtig. Ich danke Ihnen, meine Herren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Argon. Es dankt Ihnen, Dr. Diaphorus. Und sein Sohn Thomas. Liebling, Liebling, Liebling. Meine Herzblade, auch meine. Ja, aber wolltest du nicht ausgehen? Doch. Aber vorher muss ich dir noch eine interessante Neuigkeit mitteilen. Eine Neuigkeit? Ja, als ich am Zimmer deiner Tochter Angelique vorbeiging, sah ich einen jungen Mann bei ihr stehen, der die Flucht ergriff, als er mich erblickte. Ein junger Mann bei Angelique? Ja, mein Liebling, das ist es, was ich dir sagen wollte. Leb wohl, mein Süßer. Mein Mäuschen. Adieu, mein Süßer, adieu, mein Süßer, mein Hühnchen, mein Schätzchen, mein Täubchen, mein Liebster, mein Allerliebster. Ein Mann bei meiner Tochter? Nun, jetzt begreife ich ihre Widerspenstigkeit. Ach, was sind das für unangenehme Neuigkeiten. Ich habe kaum noch eine Minute Zeit, an meine Krankheit zu denken. Und doch fühle ich, dass es langsam, aber sicher mit mir zu Ende geht. Oh Gott, schon wieder kommt jemand. Wann soll ich endlich zu meinem Klistier kommen? Gnädiger Herr? Gnädiger Herr? Ihr Herr Bruder möchte Ihnen seine Aufwartung machen. Jetzt? Wo ich mich so elend fühle? Na ja, soll kommen. Herr Beralt, nur herein. Sie sind höchst willkommen. Nun, lieber Bruder, wie geht's? Wie steht's? Ach, mein lieber Beralt, schlecht, sehr schlecht, geradezu jämmerlich. Das tut mir leid. Ich bin so schwach, ich habe kaum noch die Kraft zu sprechen. Aber die Kraft zu jammern. Herr Brüderchen, Brüderchen, ich bin zu dir gekommen, um dir eine Partie für meine Nichte Angelique vorzuschlagen. Bruder, kein Wort von diesem sauberen Früchtchen. Das ist ein unverschämtes, nichtsnutziges, missratenes Frauenzimmer, das ich heute noch ins Kloster stecken werde. Ach, mit deiner Schwäche scheint es noch nicht so gefährlich zu sein. Denn ich merke, du kommst wieder zu Kräften. Ich zu Kräften? Ja. Brüderchen, Brüderchen, hör zu. Ich habe eine Bande russischer Zigeuner mitgebracht. Die sollen dich aufheitern. Das ist so gut wie ein Rezept von Dr. Pyrgon. Kommt herein. Na, aber ich bin begierig. Черногазые цыганки вышли в поле погулять. Без цыганок нету пьянки, и нам некого пленять. Танцевали до полуночи, танцевали до утра. Черноглазые цыганки все влюбились без ума. Черноглазые цыганки вышли в поле погулять. Без цыганок нету пьянки, и на мне кого принять. Танцевали до полуночи, танцевали до утра. Черноглазые цыганки все влюбились без ума. На, Bruder, was sagst du dazu? Ein Augenblick. Ich bin gleich wieder da. Halt, Herr Argon, Sie vergessen ja ganz, dass Sie nicht ohne Stock gehen können. Wie? Ja, richtig, ja. Schnell her damit. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Oh, Herr Beralt, Sie müssen sich jetzt Ihrer Nichte annehmen. Ja, ich werde alles tun, um ihr zu helfen. Diese verrückte Heirat muss verhindert werden. Ich wünschte, wir könnten einen Arzt auftreiben, der ihm seinen Dr. Pyrgon gründlich verekelt. Ah ja, das wollte ich auch. Aber da so einer nicht zur Hand ist, habe ich mir ein eigenes Plänchen zurechtgelegt. So? Was ist denn das für ein Plänchen? Ich möchte Sie Sie nur bitten, Herr Beralt, nichts zu verraten, wenn nachher hier im Hause ein Arzt auftritt, den Sie entweder für meinen Zwillingsbruder oder gar für mich selber halten werden. Ah, ich glaube zu verstehen. Du willst selber. Mhm. Still, Ihr Bruder kommt zurück. Ach, da bist du ja auch noch. Na, fühlst du dich jetzt leichter? Nein, um gar nichts. Oh. Nein, eben. Aber trotzdem wird es dir doch möglich sein, das in Frage stehende Thema in aller Ruhe und Kaltblütigkeit zu behandeln. Herr meines Lebens, ja, doch wozu denn die lange Vorrede? Also, wie kommt es, dass du deine Tochter ins Kloster schicken willst? Wie kommt es, dass ich Herr in meinem Hause bin und tun und lassen kann, was mir beliebt? Ich weiß schon. Deine Frau liegt dir beständig in den Ohren, auf diese Art deine beiden Töchter aus dem Wege zu räumen. Aus christlicher Nächstenliebe natürlich. Ah, da haben wir's. Die arme Frau soll immer alles ausbaden. Sie soll allein an allem schuld sein. Nein, nein, nein, ganz im Gegenteil. Man weiß, dass sie die Uneigennützigkeit in Person ist und dass ihre Zärtlichkeit für dich ans Wunderbare grenzt. Also, Bruder, ich will dir mal Lassen was sagen. Wir sie also aus dem Spiel und beschäftigen wir uns mit deiner Tochter Angelique. Zu welchem Zweck willst du sie mit dem Sohn eines Arztes verheiraten? Zu dem Zweck, einen Schwiegersohn zu bekommen, wie ich ihn brauche. Tja, wer soll denn einen Mann nehmen? Sie oder du? Wir alle beide. Ich will in meiner Familie Leute haben, die mir zuträglich sind. Nach diesem Prinzip würdest du also deine jüngere Tochter mit einem Apotheker verheiraten? Ja, warum nicht? Tja. Ist es denn denkbar, dass du zeitlebens mit deinen Doktoren und Apothekern behaftet bleiben willst und dich darauf versteifst, krank zu sein, der Natur und den Menschen zum Trotz? Was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, dass ich keinen Menschen kenne, der weniger krank ist als du. Also das ist denn Der beste Beweis, wie gesund du bist, ist der, dass du nicht schon längst von all den Arzneien, die man dich hat schlucken lassen, draufgegangen bist. Du bist ja eine Leuchte der Wissenschaft. Schade nur, dass keiner von den Herren Ärzten zugegen ist, um dir mit ein paar kräftigen Erwiderungen den Mund zu stopfen. Ich für meine Person fühle mich nicht berufen, gegen sie in den Kampf zu ziehen. Meinetwegen soll ihnen jeder auf eigene Gefahr so viel Vertrauen schenken, wie er nur mag. Mir kommt es nur darauf an, dir die Augen zu öffnen. Ich wünschte, du würdest einmal eine gewisse Komödie von Molière kennenlernen. Molière! Ich bitte dich, reden wir nicht weiter von diesem Molière. Das erhitzt mir die Galle. Könnte die schlimmsten Folgen für mich haben. Wie du wünschst, Bruder. Ich möchte nur noch bemerken, dass eine kleine Widersetzlichkeit deiner Tochter dich noch nicht zu dem grausamen Entschluss berechtigt, sie ins Kloster zu stecken. Die Klistierspritze mit dem Herrn Apotheker Fleurant ist soeben eingetroffen. Ich komme schon. Mit meinem Klistier. Ergebenster Diener, meine Herren. Kompliment, Herr Argan. Darf ich höflichst bitten, sich ergebenst frei zu machen? Lieber Bruder, du entschuldigst. Wie? Was willst du denn jetzt? Nun, ganz kleines Klistierchen. Es ist gleich geschehen. Sag mal, bist du denn bei Trost? Wieso? Kannst du denn nicht einen Augenblick ohne Klistier und Medikamente leben? Verschieb es doch auf ein andermal. Ja, ich weiß nicht recht. Herr Argan! Bruder? Ja, wenn du meinst. Also dann heute Abend, Herr Fleurant, oder morgen früh? Herr Beral! Herr Fleurant! Wie können Sie es wagen, sich einer ärztlichen Verordnung zu widersetzen und Ihren Bruder daran zu hindern, dass er sein Klistier bekommt? Eine solche Vermessenheit ist mir noch nicht vorgekommen. Entfernen Sie sich. Man merkt, dass Sie nicht gewöhnt sind, Gesichter vor sich zu haben. Mein Herr, ich bin hierher gekommen aufgrund einer ausdrücklichen Verordnung. Und ich werde Herrn Dr. Burgon mitteilen, auf welche Art man mich hier verhindert hat, seine Weisungen auszuführen und meine Pflicht zu tun. Warten Sie nur, mein Herr. Sie sollten sich wundern. Diese komische Heuschrecke. Bruder, was hast du getan? Daraus entsteht ein Unglück. Ein schreckliches Unglück. Einen Einlauf weniger zu bekommen. Du hast gut reden, du bist gesund. Aber was fehlt denn dir eigentlich? Mach mich doch nicht rasend. Ich wollte, du wärst in meinem bedauernswerten Zustand. So krank wie ich, so geplagt wie ich. Ich hab dir gesagt, es gibt ein Unglück. Herr Dr. Purgon in vorzüglichster Laune. Das sind ja reizende Neuigkeiten, die ich soeben an Ihrer Haustüre von Florent erfahre. Man treibt hier seinen Scherz mit meinen Verordnungen. Man weigert sich, das von mir verschriebene Mittel einzunehmen. Herr Dr. Purgon, ich bin... Das ist ja eine beispiellose Verwegenheit, eine unerhörte Auflehnung des Patienten gegen den Arzt. Jawohl, es ist himmelschreiend. Einen Einlauf, den ich aus Liebe zur Sache eigenhändig bereitet hatte. Ich bin nicht schuld. Und der in den Eingeweiden geradezu Wunder gewirkt hätte, zurückzuweisen. Aber Herr Argon, wie konnten Sie nur... Mein Bruder ist schuld, mein großer Bruder. Ach, was? Das ist ein haarsträubendes Attentat auf die Wissenschaft. Er ist schuld. Ich erkläre Ihnen hiermit, dass ich alle unsere Beziehungen abbreche. Ich hab's ja gesagt, daraus entsteht ein Unglück. Dass ich von einer Verbindung unserer Familie nichts mehr wissen will. Daran tun Sie sehr gut. Lassen Sie es, Klestier, wiederkommen. Ich nehm's sofort. Zu spät! Ich war gerade im Begriff, Ihren Körper zu reinigen und alle bösen Säfte radikal auszutreiben. Ach, Bruder, was hast du getan? Wir hätten nur noch ein paar Dutzend Arzneichen gebraucht, um reinen Tisch zu machen. Er ist Ihrer Sorgfalt nicht wert. Ich bin unschuldig. Gleich viel, weil Sie gegen die von mir verschriebenen Heilmittel in offene Rebellion getreten sind. Das ganz und gar nicht. Entziehe ich Ihnen meine Hilfe. Ja, das schreit nach Rache. Und ich erkläre Ihnen... dass ich Sie ab heute der Unzuverlässigkeit Ihrer Eingeweide, der Verderbnis Ihres Blutes und der Verschlammung Ihrer Säfte überlasse. So ist's richtig. Großer Gott. Und ich will, dass Sie sich noch vor Ablauf von 4 Tagen in einem unheilbaren Zustande befinden. Erbarmen! Dass Sie geradewegs in die Bradypepsie verfallen. Herr Purgon! Aus der Bradypepsie in die Dyspepsie. Herr Purgon! Aus der Dyspepsie in die Apepsie. Herr Purgon! Aus der Apepsie. Pepsi in die Lüentrie! Herr Bürger! Aus der Lüentrie in die Lüsentrie! Herr Bürger! Aus der Lüsentrie in die Hydropsie! Herr Bürger! Und aus der Hydropsie in die Agonie will heißen das klägliche Ende, allmächtiger Gott, das Sie durch Ihren Unverstand verdient haben! Ah. Herr Dr. Purgon, Herr Dr. Purgon! So warten Sie doch, damit ich Ihnen die Tür aufschließen kann. Ach, allbarmherziger Gott, ich bin tot. Bruder, du hast mich auf dem Gewissen. Nimm dich doch ein bisschen zusammen. Überlass dich nicht so hemmungslos deinen Fantastereien. Hast du nicht gehört, mit was für entsetzlichen Krankheiten er mir gedroht hat? Vor Ablauf von 4 Tagen hat er gesagt, werde ich unheilbar sein. Du scheinst ja weiß Gott zu glauben, dass dieser Herr Purgon deinen Lebensfaden in seiner Hand hält und die Macht besitzt, ihn je nach Laune fortzuspinnen oder abzuschneiden. Ja, aber Bruder, ohne Verordnungen... Brüderchen, bedenke doch, dass die Wurzel deines Lebens in dir selber liegt und dass der Zorn des Herrn Purgon dir ebenso wenig den Tod bringen kann wie seine Arzneien die Unsterblichkeit. Ach, Bruder, was sagst du? Bruder, jetzt hast du die beste Gelegenheit, dir die Ärzte vom Hals zu schaffen. Herr Argon, Herr Argon, draußen ist ein Arzt, der Sie zu sprechen wünscht. Ach, schon wieder einer. Was denn für ein Arzt? Nun ja, ein medizinischer Mediziner. Ich frage, wie er heißt? Ja, das weiß ich nicht. Aber er sieht mir so ähnlich wie ein Ei dem anderen. Und wenn ich nicht sicher wäre, dass meine Mutter eine rechtschaffene Frau war, dann würde ich schwören, es müsste irgendein Zwilling sein, den sie mir nach dem Tode meines Vaters geschenkt hat. Aha. Na, gut, gut. Führe den Herrn heraus. Jawohl, Herr Argon, das tue ich. Das trifft sich ja nach Wunsch. Kaum verlässt dich ein Arzt, da meldet sich bereits ein anderer. Trotzdem, ich habe furchtbare Angst, dass du ein Unglück angerichtet hast. Immer noch. Weißt du, all diese unbekannten Krankheiten, die mir Dr. Purgon an den Hals gewünscht hat, liegen mir wie ein Alp auf dem Herzen. Jetzt kommt er. Mein Herr, ich komme, um Ihnen meine geringen Dienste anzubieten für alle vorkommenden Fälle von Aderlässen, Arzneien und Klistieren. Sehr verbunden. Alle Wetter. Das ist ja toll nett, wie sie leibt und lebt. Wirklich? Die Ähnlichkeit ist groß. Aber solche Naturspiele kommen ja häufig vor. Einfach unglaublich. Ja. Sie werden meine Neugier verzeihlich finden, einen so berühmten Kranken wie Sie kennenzulernen. Oh, bitte sehr, mein Herr. Ich bemerke, dass Sie mich scharf ansehen. Nun also, für wie alt halten Sie mich wohl? Na, für höchstens 35. Vorsicht, Hornet. 90 Jahre bin ich alt. 90 Jahre sind Sie alt? Jawohl. Sie erkennen daran die Wirkung meiner geheimen Künste, denn diese haben mich so frisch und rüstig gehalten. Na, für 90 Jahre ein ganz hübscher junger Greis. Ja, das finde ich auch. Ich bin hier nur auf Durchreise. Ich wandere von Land zu Land, um Kranke zu finden, die meiner Behandlung wert sind. Ich verschmähe es nämlich, meine Zeit mit dem Kleinkram von alltäglichen Gebresten zu vergeuden, wie Rheumatismus, Grippen, Zippelein, Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Ich will ordentliche, handfeste Krankheiten, gute, nachhaltige Fieber mit Gehirnentzündung, Typhus, Pest und Cholera. Das ist mein Element. Ich möchte nur wünschen, mein Herr, Sie hätten die sämtlichen Krankheiten. Um Gottes Willen. Sie wären von allen Ärzten aufgegeben und lägen hoffnungslos in letzte Ziege, um Ihnen die Vorzüglichkeit meiner Mittel zu beweisen. Sie sind sehr liebenswürdig, mein Herr. Lassen Sie mich einmal Ihren Puls fühlen. Bitte? Nanu, willst du wohl schlagen? Der Puls hat seine Mucken. Ja, ja, er ist Durus. Wer ist denn Ihr Arzt? Herr Dr. Purgon. Der Name steht nicht in meinem Verzeichnis der großen Ärzte. Was sagt er zu Ihrem Leiden? Er sagt, es komme von der Leber. Andere sagen, es käme von der Milz. Alles Ignoranten, es kommt von der Lunge. Von der Lunge? Ja, was spüren Sie? Ich spüre von Zeit zu Zeit Kopfschmerzen. Richtig, der Lunge. Ich fühle mich zuweilen wie zerschlagen an allen Gliedern. Die Lunge. Und hier und da bekomme ich Bauchzwicken, als hätte ich die Kolik. Der Lunge. Ihr Appetit ist gut? Ja, Herr Doktor. Die Lunge. Sie trinken gerne ein Glas Wein? Ja, Herr Doktor. Die Lunge. Nach Tisch überkommt Sie eine leichte Schläfrigkeit, sodass es Ihnen wohltut, ein Nickerchen zu machen. Ja, Herr Doktor. Der Lunge und abermals der Lunge. Was für eine Diät verordnet Ihnen Ihr Arzt? Er verordnet mir Suppe. Ignorant. Kalbsbraten. Ignorant. Frische Eier. Ignorant. Abends gedörrte Pflaumen, um den Leib frei zu halten. Ignorant. Und vor allen Dingen sehr viel Wasser in den Wein. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Sie müssen puren Wein trinken. Und um Ihr Blut zu verdicken, denn es ist zu dünn, müssen Sie gutes, derbes Schweinefleisch essen, guten Holländer Käse, Grieß und Reis, Kastanien und Nudeln, kurz alles, was klebt und kleistert. Ihr Arzt ist ein Esel. Ich werde mich von Zeit zu Zeit nach Ihnen umsehen, solange ich noch hier bin. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Was zum Kuckuck machen Sie mit diesem Arm da? Wieso? Den Arm ließe ich mir an Ihrer Stelle unverzüglich abnehmen. Um Gottes Willen, warum? Sehen Sie denn nicht, dass er auf Kosten der anderen Seite alle Nahrung an sich zieht? Ja, aber ich kann ihn nicht entbehren. Sie haben da auch ein rechtes Auge. Das müsste mir sofort heraus, wenn ich Sie wäre. Mein rechtes Auge, weshalb denn? Merken Sie denn nicht, dass es das andere am Gedeihen verhindert? Lassen Sie es sich so bald wie möglich ausstechen. Sie werden dann mit dem linken noch einmal so gut sehen. Nein, nein, das eilt mir gar nicht. Ich bedauere, dass ich Sie schon verlassen muss, aber ich muss zu einer großen Konsultation wegen eines Kranken, der gestern gestorben ist. Der gestern gestorben ist? Ja, ich will zusammen mit meinen Kollegen feststellen, was man ihm alles hätte abnehmen müssen, um ihn am Leben zu erhalten. Oh. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Endlich einmal ein Arzt, der wirklich etwas zu verstehen scheint. Ja, ja. Aber er geht etwas scharf ins Zeug. Ja, das haben alle großen Ärzte so an sich. Mir einen Arm abnehmen? Tja. Mir ein Auge ausstechen, damit das andere besser sieht? Tja. Und das meinetwegen weniger gut sehen. Schon schönes Heilverfahren, das mich zum Einäugigen und Einarmigen macht. Aber mein Herr. Mit wem spricht denn Toinette schon wieder? Tja. Schon gut. Ich empfehle mich dem Herrn. Toinette! Ja, gnädiger Herr. Was gibt's denn da unten, Toinette? Ihr neuer Arzt, der wollte mir unbedingt den Puls fühlen. Schau einer an! Mit 90 Jahren. Ja. Tja, lieber Bruder. Wollen wir jetzt, da dir doch dein Dr. Purgon das Heiratsgeschäft aufgesagt hat, nicht noch ein Wort über die andere Partie reden, die sich für deine Tochter bietet? Nichts da! Die kommt ins Kloster! Aha. Du willst damit jemand einen Gefallen tun. Ah, ich verstehe. Du willst schon wieder auf meiner Frau herumhacken. Nun ja, wenn ich aufrichtig sein soll, ich meinte deine Frau. Sieh mal, Brüderchen, ich kann es doch nicht ruhig mit ansehen, dass du ihr gegenüber genauso blind bist wie bei deinen Ärzten. Und dass du Hals über Kopf in ihre Netze rennst. Oh, Herr Beralt, sagen Sie nichts gegen Madame. Das ist eine musterhafte Frau. Und wie sie ihren Mann liebt, das ist gar nicht zu beschreiben. Frag nur Toinette, wie sie mich verhätschelt. Ja, das tut sie. Was meine Krankheit ihr für Sorge macht. Ja, wahrhaftig. Und mit welcher Aufopferung sie mich hegt und pflegt. Ja, das stimmt. Herr Beralt, wollen Sie auf der Stelle sehen, wie sehr Madame unseren Herrn liebt? Ha, da bin ich aber neugierig. Herr Argan, erlauben Sie mir, Ihrem Bruder zu beweisen, dass er auf dem Holzweg ist. Wie willst du das denn anfangen? Ganz einfach. Madame wird gleich wiederkommen. Legen Sie sich lang ausgestreckt in Ihren Lehnstuhl, Herr Argan, und stellen Sie sich tot. Da werden Sie den Jammer sehen, wenn ich ihr die Trauernachricht mitteile. Das ist glänzend. Ja, ja, das wollen wir machen. Gut, aber Sie dürfen sie nicht zu lange in ihrer Verzweiflung lassen, denn sie könnte daran sterben. Oh, sei ganz unbesorgt. Und Sie, Herr Beralt, Sie müssen sich so lange verstecken. Wo? Hier, hinter dem Vorhang? Gut, sehr gut, da wird Sie niemand entdecken. Toinette, ist es auch nicht gesundheitsschädlich, sich totzustellen? Nein, nein, strecken Sie sich nur ordentlich lang aus. So ist's recht, so sehen Sie wunderbar tot aus. Das wird ein Spaß, wenn Ihr Bruder sein Unrecht zugestehen muss. Der wird sein Wunder erleben. Achtung! Da kommt Madame schon. Halten Sie sich nur recht ruhig. Ach Gott, so ein Unglück, so ein schrecklicher Schlag. Was gibt's denn, Toinette? Ach, Madame. Was ist denn geschehen? Ihr Mann ist tot. Mein Mann ist tot? Ach Gott, der arme, selige Herr ist tot. Wirklich tot? Ja, wirklich. Niemand weiß es noch. In meinen Armen hat er seinen Geist aufgegeben. Sehen Sie nur da liegt er hingestreckt in seinem Lehnstuhl. Also wirklich tot. Gott sei Dank. Da bin ich aber von einer großen Last befreit. Ah. Wie kannst du so töricht sein, Toinette, dich darüber zu grämen? Ich dachte, Madame, ich müsste weinen. Aber lass doch. Das ist doch wirklich nicht der Mühe wert. Was ist denn an ihm verloren? Ein Mensch, der jedem lästig fiel, unreinlich und ekelhaft, der fortwährend ein Klistier im Leibe hatte, der nie aufhörte, sich zu schneuzen, zu husten, zu spucken. Ah. Antoinette, du musst mir jetzt beistehen. Es wird dein Schade nicht sein. Wir wollen ihn in sein Bett tragen und seinen Tod so lang geheim halten, bis meine Angelegenheiten geordnet sind. Es ist nämlich bares Geld und es sind auch Papiere da, die ich in Sicherheit bringen muss. Ach. Es wäre doch gegen alle Gerechtigkeit, wenn ich meine besten Jahre bei ihm vergeudet hätte, ohne etwas davon zu haben. Jetzt pass mal auf, Toinette, wir nehmen erst seinen Schlüsselbund. Halt! Immer langsam. Hilf, Himmel, er lebt ja. Er lebt. Oh, so also liebst du mich, mein Engel. So also. Das war ja eine schöne Grabrede. Das soll mir eine Lehre sein. Nun, lieber Bruder, da hast du's. Ja, ja, da hab ich's. Meine Seele, das hätte ich nie für möglich gehalten. Ja, ja. Ich höre Angelique kommen. Herr Bérald, hinter den Vorhang. Ja, ich gehe schon. Legen Sie sich wieder gerade so hin wie vorher, Herr Argan, und passen Sie auf, was Angelique zu Ihrem Tode sagen wird. Ach Gott, so ein Jammer, so ein Unglückstag. Was hast du denn, Toinette? Worüber weinst du denn? Ach, ich muss Ihnen eine sehr traurige Nachricht mitteilen. Um Gottes Willen, was ist denn geschehen? Ihr Vater ist tot. Toinette, mein Vater ist tot. Ja, sehen Sie nur hier, vor ein paar Minuten ist er sanft entschlummert. Oh Gott, was für ein Unglück. Wo soll ich Trost finden nach einem solchen Verlust? Oh. Herr Cliant, Herr Cliant! Ja, ja, ich komme ja schon, ich bin schon da. Was ist Ihnen, teuerste Angelique? Weshalb weinen Sie? Oh, oh, Cliant. Angelique. Ach, ach, ich beweine den Tod meines Vaters. Oh, Himmel. Was für ein Verhängnis. Und gerade jetzt, nachdem Ihr Onkel Bérald mir versprochen hatte, meine Werbung bei Ihrem Vater zu unterstützen. Gerade jetzt, da ich seine Einwilligung in unseren Bund erflehen wollte. Nein, daran kann ich jetzt nicht mehr denken. Die Welt ist mir verleidet und ich entsage ihr für immer. Ach, mein Geliebter. Der Vater. Oh, mein Kind, mein gutes Kind. Vater? Ja, hab keine Angst, ich bin gar nicht tot. Ich bin lebendiger denn je zuvor. Ja, Angelique, du bist mein Fleisch und Blut. Du bist meine echte Tochter. Du hast das Herz auf dem rechten Fleck. Sie leben, mein lieber Vater. Mein Kind. Wenn Sie meine Neigung missbilligen, so beschwöre ich Sie. Zwingen Sie mich wenigstens nicht, einen anderen zu heiraten. Ach, Herr Argan, lassen Sie sich von unseren Bitten rühren und widersetzen Sie sich nicht unserer gegenseitigen großen Liebe. Kannst du da noch widerstehen, Bruder? Können Sie für so viel Liebe unempfindlich bleiben? Na, meinetwegen will ich eurer Heirat zustimmen. Oh, Angelique! Aber unter einer Bedingung, Herr Cliant. Ja? Werden Sie Arzt und Sie sollen meine Tochter haben. Aber mit tausend Freuden, Herr Argan. Um diesen Preis will ich gerne Doktor werden. Nein, Herr Cliant, da scheint es mir doch richtiger, dass mein Bruder gleich selber Arzt wird. Da hat er es doch viel bequemer. Ist das dein Ernst? Ich soll noch studieren? Ja, warum denn nicht? Du bist doch gescheit genug. Nein, nein, das geht nicht. Dazu bin ich doch viel zu krank. Natürlich, viel zu krank. Viel zu krank. Viel zu krank, viel zu krank, viel zu krank. Sie hörten Der eingebildete Kranke nach dem gleichnamigen Theaterstück von Jean-Baptiste Molière in einer Funkbearbeitung von Heinz Schwarzmann. Die Personen und ihre Darsteller waren Argan, Erich Ponto, Bérald, Ernst Schlott, Belin, Pamela Wedekind, Toinette, Else Wolz, Angelique, Brigitte Schwarz, Cléante, Peter Lühr. Diafoirus, Otto Eduard Hasse. Thomas Diafoirus, Fritz Straßner. Notar de Bonnefoy, Ernst Rothmund. Purgon, Hans Magel. Florent, Sepp Nick. Louison, Rita Grunau. Sänger, Walter Hilbring. Sängerin, Roxane Martin. Komposition, Marc Lothar. Regie, Walter Ohm. Produktion Bayerischer Rundfunk 1951.